WDR 5. Neugier genügt. Man schneidet sich ein Stück aus der Biografie weg. Irgendwie. Oder man muss es umpolen, weil man weiß ja nicht genau, wie man damit umgeht. Norbert Ahlig und Rainer Pause machen einen letzten Rundgang durch ihr Theater. 30 Jahre haben sie hier verbracht. Ein Ort muss nicht schön sein, um ihn zu vermissen. Hässliche weiße Bürotürme aus den 60er Jahren. Das Pantheon liegt unter der Erde. An Umzugswagen vorbei gehen wir über den Innenhof und steigen einen Treppenschacht hinab in den Keller. Der Strom ist schon abgestellt. Kein Problem, die beiden kennen hier jeden Winkel. Mit Taschenlampe tasten wir uns voran und landen schließlich in der Kammer mit den Requisiten. Da kommen alte Erinnerungen hoch. Mein Gott, hier sind noch ganz alte Schminksachen, die kann man natürlich so wegschmeißen. Ist aber noch aus Zeiten von Hoffmanns Comic Theater. Also mit diesem Zeug hat sich hier Claudia Roth geschminkt. Ja. Und Rio Reiser oder was? Genau. Vor über 35 Jahren. Mach kaputt was! Alles kaputt machen! Mach kaputt was! Alles kaputt machen! Die Regale sind voll mit den Spuren eines arbeitsreichen Bühnenlebens. Gut ein Dutzend Soloprogramme von Pause und Ahlig hatten hier Premiere. Dazu 30 Mal die Karnevalsshow Pink Punk Pantheon. Da kommt einiges an Requisiten zusammen. Von Anstecknelken für den Frack bis hin zu Totenköpfen aus Plastik. Guck mal, hier ist noch ein. Das war der Anzug meines Vaters aus den 50er Jahren. Den habe ich als Helmut Kohl angezogen. Dann. Und dann sind da noch Demonstrationstafeln von unserem ersten Rheinischen Rat 1990 oder 89. Zur Wiedervereinigung, also war die große Angst, jetzt geht's nach Berlin. Wir wussten es vorher schon, bevor die Entscheidung gefallen ist. Jetzt geht's nach Berlin. Das an die Adresse von diesen Neuberlinern. I say that to the whole world. We will become a world city wie New York. Mehlem will werden wie Harlem. Und unsere Gronau hier, die Gronau, will grow now and in Zukunft more than ever. So, jetzt kannst du weitermachen. Kreuzberg, that is our Berg, Bonn, Gronau, Gronau. Gronau and forever, and ende nicht, never end. Als das Pantheon 1986 seine Tore öffnet, ist Bonn noch Hauptstadt. Man zieht in das ehemalige Kulturforum. Baujahr 1966. Neue Musik stand dort auf dem Programm. Sogar Werke von John Cage wurden uraufgeführt. Aber als das Publikum wegblieb, wollte die Stadt den Laden dicht machen. Und das habe ich mitgekriegt und habe gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle. Wir suchen in der Stadt alternative Spielmöglichkeiten. Und dann ist so ein Raum da, dann wollte den auch noch schließen. Dann habe ich gesagt, mache ich es lieber selber. Pause kann die Stadt überzeugen. Jetzt braucht er zunächst mal einen passenden Namen. Der mit der Situation umging. Nämlich ganz furchtbarer Ort, umgeben von Beton. Man muss erst 15 Meter unter die Erde gehen. Und wir mussten das ja irgendwie konterkarieren. Und haben gesagt, wir nennen das nicht Underground. Im Gegenteil. Die größte und größte Kuppelhalle, die es überhaupt gibt, das ist das Pantheon in Rom. Und haben gesagt, dann nennen wir das Pantheon. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute dann sehen werden. Das Theater beginnt als Projekt ehemaliger 68er. Pauses Kollege Heinrich Pachel ist dabei, der Gastronom Richard Nirges, der Rockmusiker Richard Herten. Später stößt noch Rita Baus dazu. Dann waren wir zu fünft und haben das dann mehrere Jahre als GbR durchgezogen, bis wir gemerkt haben, einige verstehen nicht ganz, dass die Umsätze nicht gleich Gewinne sind. Wir haben uns ein bisschen auseinanderdividiert. Von der bunten Gründerschar ist heute nur noch Rainer Pause übrig geblieben, als alleiniger Inhaber. Auf zur nächsten Station unseres Theaterrundgangs, ins Allerheiligste, die Künstlergarderobe. Hinweisschilder weisen den Weg vom Foyer aus, denn die Gänge im Pantheon sind ein Labyrinth. Man muss erst nach links gehen, wenn man eigentlich nach rechts will. Wie viele mögen sich hier schon verirrt und den Architekt verflucht haben, der das gebaut hat. Nur noch nackte weiße Wände sind zu sehen, wo es bei Wettbewerben nach Angstschweiß roch. Hier grassierte das Lampenfieber, das jeder auf seine Art bekämpfte. Der eine mit Ritualen, der andere mit hochprozentigem. Manche kamen mal schnell, immer wenn der Kollege auf der Bühne stand, kam er raufgesaust und schnell noch einen Schnaps gemacht und zack, runter, damit der Kollege nicht merkt, dass man gerade säuft. Und geraucht wurde sehr viel immer hier. Also bis das Rauchverbot dran war, waren hier auch viele Aschenbecher im Hintergrund und manchmal auch auf der Bühne. Viele Künstler haben auf der Bühne gnadenlos auch geraucht, ich unter anderem auch. Das Linoleum war übersät mit so schwarzen Punkten, diese Brennstellen, wo man noch im Auftreten, noch mit dem Fuß schnell die letzte Zigarette ausgedrückt hat, bevor man auf die Bühne gestürmt ist. Das Land in der Krise, die Preise zu hoch, die Banken haben miese, jede Kasse ein Loch. Die Frage ist, was jetzt passiert. Doch eines scheint klar: Wir zahlen alles, wie's immer war. Ist das der Final Countdown? Ja. Da will man nur noch abhauen. Da mag man kaum noch hinschauen. Da kann man nur noch drauf hauen. Jawohl. Die Pantheon-Bühne. Jetzt im grellen Arbeitslicht einfach ein schmuddeliges graues Podest. Aber wer hat nicht schon alles auf diesen Brettern gestanden? So viele Schauspieler, Musiker und Kabarettisten, dass jede Aufzählung sinnlos wird. Der Vorhang ist schon abgehängt. So kommt Überraschendes zum Vorschein. Was ist da mit Kreide auf die schwarze Rückwand der Hinterbühne gezeichnet? Ein merkwürdiges Strichmännchen mit Brüsten dran. Darunter steht »Komm, Helge«. Ein Original, das von niemand Geringerem stammt als Helge Schneider. Das hat er gemalt, als er hier seinen ersten Auftritt hatte, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren. Und dann hat er den Vorhang einfach an die Seite geschoben, dass es so pur aussah wie jetzt. Einfach diese irgendwie schwarz gemalte Wand, roh, ohne Vorhang, hat er hier vorne alles mit dem Absperrband zugemacht, damit er nicht vom Publikum belästigt wird. Nun waren da aber nur 15 Leute unten. Die Autos auf der Straße, die fuhren von links nach rechts, auf der anderen Seite wieder rum. In Nebenstraßen, da kamen andere Autos und dann fuhr ein Wagen links an einem anderen vorbei und ordnete sich rechts vor dem einen und fuhr etwas schneller, dass eine Lücke entstand. Und dann der Fahrradfahrer noch. Und das war ein Verkehr, der mich unheimlich auch lustig war. Lustig war der, lustig. Wir steigen die enge Treppe zur Regie hoch. Durch das große Fenster hat man den besten Blick auf den leeren Saal. 280 Leute passten hier rein, je nach Bestuhlung. Man sieht noch die ringförmig ansteigenden Podeste, auf denen das Publikum saß. Durch diesen Kunstgriff sprang der Funke im Pantheon schneller über als in anderen Theatern, meint Norbert Ahlich. Es ist eine ganz besondere Bühne, weil es eine tolle, professionelle Bühnentechnik hatte. Es hatte eine super Akustik und eine sehr dichte Nähe zum Publikum. Und das sind Faktoren, die kann man so schnell nicht wiederherstellen. Der Künstler auf der Bühne hat immer das Gefühl, der könnte jetzt jeden Moment mir auf den Schoß springen. Und dieses Gefühl, das vermittelt sich dem Künstler sehr. Ich weiß noch, Lore Lorenz, als die das erste Mal hier gespielt hat, kam in der Pause ganz erschöpft und sagte, sowas habe ich noch nicht erlebt. Naja, also für mich wäre das nicht. So nah möchte ich die Leute nicht haben. Ich bin westlich und festlich und ich finde es köstlich, einen Fummel von Cerutti zu tragen. Doch ich kann nicht für mich bürgen. Ich denke manchmal an Erwürgen. Sehe ich die richtigen Kragen. Wir wollten damals den Frieden erfinden. Sie ist zu nah, die Erinnerung. Ich sehe meine Hoffnungen schwinden, aber die Wut ist jung. Die Wut ist jung. Die friedensbewegte Lore Lorenz, Mitte der 80er Jahre. Damals war Bonn noch Hauptstadt und das Kanzleramt gerade mal 250 Meter entfernt. Das Pantheon galt zunächst als linkes Nest und wurde von manchen in der Stadtverwaltung misstrauisch beäugt. Wir haben ja auch Werbung damit gemacht. Wir haben gesagt, das ist in Steinwurfnähe vom Kanzleramt. Das ist ja das, wovor die damals Angst hatten. Man darf ja nicht vergessen, wir haben sie aufgemacht Mitte der 80er. Das war ja immer eine terrorismusgeschwängerte Zeit, durch die RAF geprägt. Doch die Nachbarschaft macht auch neugierig. Die Hauptstadtkorrespondenten zählen bald zum Stammpublikum. Und auch viele Politiker entspannen sich nach anstrengenden Regierungsgeschäften im Theater, das praktischerweise gleich um die Ecke liegt. Viele legendäre Politkabarettisten spielten dort, als sie noch ganz am Anfang standen. Das erste Programm von Georg Schramm, als er noch so eine Psychoszene hatte, hat er im Bademantel auf der Rampe gesessen und hat die Leute fertig gemacht, verunsichert. Und man wusste nicht genau, worauf es hinausläuft, aber es war faszinierend. Habt ihr den Zettel auch gekriegt? Ja. Hast du gelesen auch? Oh, super, ne? Ihr seid die neue Reisegruppe, ne? Ja, das ist super hier. Habt ihr da auch gebucht? Habt ihr das gelesen? Aktivurlaub mit Risiko. Lesen ist alles, muss man mir geben. Ja, was heißt denn alles, Menschenskind? Das ist doch nicht alles. Das gehört dazu. Jetzt nimmst du ja nicht, guckst du ja nochmal durch. Ne? Dann kriegst du wieder nur die Hälfte mit, verstehst du? Dann sagst du wieder hinterher, ich wusste ja nicht, was da läuft. Das ist super, ne? Wenn der Erlebnisurlaub. Ja, das ist in Ordnung. Wenn du Angst hast, kannst du hier nichts zu suchen. Risikourlaub. Georg Schramm, lange vor seinem Scheibenwischerruhm. Viele haben Grund, dem Pantheon nachzutrauern, weil hier ihre Karriere begann. Schon wegen des Pri-Pantheon. 20 Mal fand der renommierte Nachwuchswettbewerb hier statt, jeweils in drei Kategorien. Das macht 60 Preisträger. Michael Mittermeier wurde hier bekannt, ebenso wie Kaya Jana oder Reinhard Grebe. Und auch die Arrivierten kamen gerne, um sich ihren Ehrenpreis abzuholen. Im Jahr 2000 zum Beispiel Dieter Hildebrandt. Da hat er hier den Pri-Pantheon bekommen und hatte dann dafür eine Stunde Programm zusammengestellt. Und hat es sich sehr, sehr schwer getan, das zusammenzustellen. Und dann hat er so einen Tisch gehabt und so Zettel und ein Buch auch, aus dem er vorlesen wollte. Und ich glaube, er hat vielleicht 3 Minuten vorgelesen. Die anderen 56 Minuten hat er einfach frei erzählt. Wie kam es überhaupt zu dem Wort Wirtschaftsstandort Deutschland? Das war so, es gab einmal ein Mercedes-Werk in der Nähe von Stuttgart, das über Nacht verschwunden war. Und das wurde dann später wiedergefunden in Frankreich. Also wie gesagt, der Standort. Also mit anderen Worten, Standort Deutschlands ist erste Vergangenheit, sprachlich gesehen. Und in Frankreich liegt er jetzt, der Standort. Wahrscheinlich hat aber einer der verantwortlichen Herren der Firma in Bonn vorher angerufen, um dort den Standortwechsel mitzuteilen. Und hat dann gesagt, setz dich erst mal hin. Aber das ist gar nicht nötig, denn die Regierung sitzt immer. Ja, man sagt es ja, der Sitz der Bundesregierung. Wer da drin ist, liegt richtig. Die Erfindung des Pri-Pantheon-Sonderpreises in der Kategorie Reif und Bekloppt war ein geschickter Schachzug, um auch die ganz Großen in das Theater zu locken. Auch als sie es schon längst nicht mehr nötig hatten, in einem relativ kleinen Saal aufzutreten. Ob Harald Schmidt, Gerhard Polt oder Didi Hallervorden. Georg Kreisler hatte seine Abschiedstournee längst hinter sich, als er 2003 ins Pantheon kam und dort zum allerletzten Mal in der Öffentlichkeit Klavier spielte. Dem ging es auch nicht so besonders gut, mühselig, wie er sich dann so hinschleppte zum Flügel und sagte, Mann, hoffentlich geht das gut alles und es ist nicht eine Überforderung. Ja, von wegen. Kaum ging der Vorhang auf, er war angekündigt, ging der ans Klavier und dann haute er seine Sachen runter. Ein grandioser Abend. Ne? Und dann merkt man mal, wie die Produktion von Kunst einen Künstler selbst so beleben kann, dass er das Letzte wieder mobilisiert. Und das jeden Abend, egal wie schlecht es ihm geht. Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit mir momentan. So führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber. Ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Nur für einen Künstler reichte der Ehrenpreis des Pri-Pantheon nicht aus. Hans-Dieter Hüsch bekam 1999 gleich einen Kabarett-Oscar verliehen und durfte sich für seine Gala auch gleich die Gäste wünschen. So, das sollte eine neue Kategorie sein, auch eine große Veranstaltung. Er sollte ja moderieren seine eigene Show. Es war auch spannend, weil ich merkte, er blüht zwar mal für 5 Minuten auf und dann verlassen ihn fast wieder alle Kräfte. Und das ist ein trauriges, aber auch sehr spannendes Erlebnis, weil er hatte ja Freude daran. Das hat mich sehr berührt. Das war auch gar nicht dann sein letzter Auftritt, aber es hatte sowas davon. Ich habe mal meiner Frau erklärt, wie es ja viele Schauspieler machen, glaube ich jedenfalls, dass ich furchtbar gerne auch mein Leben auf der Bühne beenden würde. Och. Und da sagte meine Frau ganz spontan, es muss aber ausverkauft sein. Jetzt hat auch das Theater sein Leben ausgehaucht. 1966 bis 2016 müsste auf dem Grabstein dieses unterirdischen Musentempels stehen. 30 Jahre davon als Pantheon. Das war übrigens nicht nur Kultbühne für Kleinkunst. An Wochenenden fanden dort Diskos statt, um den Theaterbetrieb zu finanzieren. Hier begannen nicht nur Karrieren, sondern auch Beziehungen. Heute kommen Leute ins Kabarett, die sich noch genau erinnern, wie sie hier sich verliebt haben, weil sie bei der Tanzparty waren. Und viele schreiben uns auch deshalb, schon das ganze letzte Jahr über. Ob wir denn noch mal Fotos machen könnten oder ob wir noch irgendwelche Souvenirs haben und so. Zeit, um wegzugehen, ist es jetzt leider schon. Ich gehe jetzt raus. Hier ist ja der Ausgang, aber das Kabel, es langt leider nicht, da steht die Klofrau auch schon. Ein paar Souvenirs sollen schon mit, erzählen mir die beiden, während wir aus den Katakomben wieder ans Tageslicht aufsteigen. Kostüme aus dem Fundus, vor allem die Toilettentüren aus der Garderobe mit den Künstlergraffitis. Reliquien der Kleinkunst, die demnächst mit einer kleinen Prozession in die Halle Beuel überführt werden sollen. Das neue Haus ist größer und endlich überirdisch. Einziger Nachteil, es liegt auf der Schelsig. Norbert Ahlich weiß, das wird hart. Das ist Missionsarbeit, das ist Neuanfang, das ist Kulturbeschaffung eben auf der rechten Rheinseite. Und das wird jetzt eben aufgepeppt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.